In sozialen Netzen bestehen Gruppen flüchtig. Die Mitgliedschaft ist frei gewählt und wer die Gruppe verlässt, wird eher selten als Abtrünniger bestraft. Twitter nutzen neben Politikern häufig Journalisten und Wissenschaftler, deren Kardinaltugend Offenheit ist. Soziale Medien und andere Phänomene der Digitalisierung setzen Offenheit für das technisch Neue voraus. Daher sind Bezeichnungen wie Netzfeministin, Internettheoretiker oder Digitalexperte starke Progressivitätsmarker. Neben all diesen positiven gibt es noch die negativen Progressivitätsmarker. Dabei handelt es sich um deutliche, manchmal extreme Symbole und Botschaften, mit denen man die drei konservativen Prinzipien des Feindes ausdrücklich ablehnt. Stichwort Integration durch Negation. Die extreme Linke zum Beispiel markiert das Anti-Autoritäre mit Aussprüchen wie Fuck the Police und Anti-Loyalität mit Sprüchen wie Nie wieder Deutschland oder Deutschland verrecke. Anti-Reinheit zeigt sich im demonstrativen Bruch mit konservativen Empfindlichkeiten bei Themen wie Sex, Kleidung oder Umgangsformen. So haben die Hippies behauptet, sich selten zu waschen, und bei Punkkonzerten war es früher üblich, auf die Bühne zu spucken. Noch heute klingen die meisten deutschen Punkbands wie Einfälle aus einem Ekelwettbewerb in der Grundschule. Sockenbrot, Bullenschweiß, Brutal verschimmelt, Arschfaltenquintett, Sekretstau, Fußpilz, Kommando Schimmelkotze. Die Botschaft ist klar. Es geht gegen die Reinheit. Zerrissene Jeans und ungekämmte Haare zeigen bis heute an, dass man nicht in einem konservativen Beruf arbeitet, auch wenn dieser Stil inzwischen den Mainstream erreicht hat. Anti-Reinheit steckt vermutlich auch hinter dem Sprachmechanismus, der sexuelle Ausdrücke zu positiven Wertwörtern verwandelt. Anfang der 90er Jahre passierte das mit geil, um das Jahr 2000 folgte Porno. Aktuell sind es Varianten des Wortstammes ficken.